Bürokratie. Man muss ein großer Narr sein, wenn man dir Vertrauen schenkt. Der weltweit allergrößte Schurkenstaat bist du. Skrupellos, verlogen und brutal. Die halbe Welt gehört dir schon, doch du hast nie genug. Du kennst kein Völkerrecht und keine Moral. Und